Zusammenfassung: Das Problem sind nicht die neuen Ideen. Das Problem ist, wie wir uns von den alten Ideen lösen können. John Maynard Keynes. Erstens: Das alternative Klimakonzept und die Wirkweise des Eco, kurz und knackig. Die Klimakrise ist ein globales, multikausales und vielschichtiges Problem. Wir können sie nicht mit Einzelregelungen bekämpfen, sondern brauchen einen skalierbaren Handlungsrahmen, der es uns erlaubt, auf ökologische Herausforderungen zügig und angemessen zu reagieren. Nur wenn wir unsere Wirtschafts-, Konsum- und Lebensweise nachhaltig gestalten und ökologische wie auch soziale Gesichtspunkte gleichrangig zu ökonomischen berücksichtigen, werden wir unserer Verantwortung für zukünftige Generationen gerecht. Klimaschutz bedeutet, dass jeder Konsum nach dem Verursacherprinzip mit seinem tatsächlichen Ressourcenpreis beziffert werden muss. Vielen ist aber die enorme Dimension der erforderlichen Treibhausgaseinsparungen, um die Erderwärmung auf annähernd 1,5 Grad zu begrenzen, nicht einmal in Ansätzen bewusst. Zum Vergleich: In Deutschland liegt der durchschnittliche CO2-Verbrauch bei ca. 9,7 Tonnen pro Person im Jahr. Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, müssen wir aber auf unter 2 Tonnen kommen. Das entspricht einer erforderlichen Reduktion um ungefähr 80%, breitbandig über alle Lebensbereiche. Dass dies mit Einschränkungen und Verzicht nicht zu bewältigen ist, liegt auf der Hand, denn unser Konsum lässt sich nur bedingt und sehr begrenzt quantitativ reduzieren. Die gegenwärtigen Werkzeuge der Politik setzen allerdings maßgeblich auf Einschränkung unseres fossilen Konsums durch Verteuerung. Verteuerung schafft aber nicht in ausreichendem Maße realistische und nachhaltige Konsum- und Mobilitätsalternativen. Zudem werden die Mengen fossiler Primärenergieträger, die wir nicht mehr verbrauchen, umgehend über den Preismechanismus von anderen Ländern der Welt aufgekauft und dort verbrannt. Das Weltklima profitiert also kaum davon. Außerdem kommen die damit erzeugten Produkte als vermeintlich billige Importe zu uns und konterkarieren unsere Bemühungen um Klimaschutz. Überdies erschwert eine Reihe systembedingter und persönlicher Gründe hinreichendes Handeln im Angesicht des drohenden Desasters. Zum einen ist das primäre Ziel der Politik Machterhalt und Wiederwahl. Dies ist der speziellen Architektur unseres demokratischen Systemdesigns geschuldet. Sie ist ferner massiv von einer gut funktionierenden Wirtschaft abhängig, die allerdings keine zusätzlichen Aufwände für Klimaschutz will. Denn die Industrie ist an Wachstum und Profit interessiert, nicht an Klimaschutz. Schließlich bewegt man sich in der Regel innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen und ein Umbau der Produktion hin zu klimafreundlichen Prozessen bedeutet zunächst Investitionen, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen, auch im internationalen Kontext. Diese systemimmanente Verbindung aus Wirtschaft und Politik konterkariert ihren eigentlichen Auftrag, sinnvoll und vorausschauend zum Wohle aller Menschen zu agieren. Ein Teufelskreis aus der Verflechtung unterschiedlicher Zielkonflikte zwischen ökologischem Bewusstsein und ökonomischen Zwängen, der Diffusion von Verantwortung und dem Zwiespalt zwischen Eigennutz und Moral. So ernüchternd es klingt, unsere Gesellschaft ist voller Zielkonflikte. Eines haben wir jedoch alle gemeinsam: Niemand, der bei Verstand ist, kann wirklich den ungebremsten Klimakollaps wollen. Deshalb ist es so wichtig, die Lösung des Problems von all diesen unterschiedlichen, teils kurzfristigen Partikularinteressen zu entkoppeln und ein System zu etablieren, das nach dem Verursacherprinzip die kleinste Einheit am Markt berücksichtigt, nämlich den Konsumenten mit seiner enormen Steuerungswirkung. Ein System, das die Macht und die Verantwortung für Klimaschutz komplett in die Verantwortung aller Bürger legt und in dem marktwirtschaftliche Gesetze im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit funktionieren. Zweitens: Das alternative Klimakonzept und die Klimawährung Eco. Die Grundidee des alternativen Klimakonzepts basiert auf dem Prinzip des Personal Carbon Trading. Wir haben es weiterentwickelt zu CAP, Personalize and Trade von Treibhausgasen. Dieser gesamtgesellschaftliche Lösungsansatz bewirkt, dass sich durch begrenzte persönliche Budgets einer limitierten Kohlenstoffressourcenwährung unsere Nachfrage ganz automatisch hin zu grüneren Produkten verändern wird. Durch sinnvolles Limitieren und Rationieren wird deshalb durch die Verbraucher selbst der notwendige Veränderungsdruck auf die Industrie und deren Herstellungsprozesse ausgeübt. Das Modell bringt dadurch den Emissionshandel auf die persönliche Ebene. Es beschreibt die Einführung der rationierten Ressourcenwährung ECO, Earth Carbon Obligation, als CO2-Äquivalent unseres Konsums, um die Bepreisung und Kontingentierung der Treibhausgase vom Geldsystem abzukoppeln. Denn Geld ist prinzipiell grenzenlos verfügbar und daher nicht geeignet, die begrenzte Ressource Atmosphäre abzubilden. Dieses System soll initial innerhalb der EU und einer möglichst großen Allianz der Willigen etabliert werden. Drittens, persönliches CO2-Budget als ökologisches Grundeinkommen. Der ECO wird allen Bürgern als kostenloses ökologisches Grundeinkommen zur Verfügung gestellt, um damit den individuellen CO2-Konsum zu bezahlen. Seine Ausgabemenge richtet sich nach einem zyklisch zu bestimmenden Gesamtemissionskontingent für alle Länder, die der Ressourcenwährungsunion, RWU, angehören und kann jederzeit flexibel angepasst werden, sodass das Emissionsziel immer genau erreicht wird. Das noch verbleibende Gesamtemissionsbudget wird durch ein Komitee auf möglichst multinationaler Ebene, basierend auf aktuellen wissenschaftlichen Simulationen und Empfehlungen, für einen festgelegten Betrachtungszeitraum quantifiziert und gleich auf alle Bürger aufgeteilt. Da der ECO kostenlos ausgegeben wird, gibt es keine direkte Verteuerung des Konsums. Unternehmen haben kein eigenes ECO-Kontingent. Der ECO ist also eine zweite Währung in Form eines digitalen Zahlungsmittels, komplementär zum Euro, welches die gesamten ökologischen Kosten unseres Konsums repräsentiert. Er soll den Euro nicht ersetzen, sondern ihn ergänzen. Der Verbraucher bezahlt von nun an neben dem Marktpreis der Produkte zusätzlich deren ökologischen Wert mit der Klimagaswährung ECO. Dieses Konzept berücksichtigt außerdem auch ein wahrscheinliches weiteres Ansteigen der Weltbevölkerung. In diesem Falle ist lediglich eine Anpassung des Quotienten bezüglich des Ausgabevolumens des ECO erforderlich. Die vereinbarte Emissionsobergrenze bleibt davon unberührt, denn das zur Verfügung stehende Klimagasbudget ist fix und nicht inflationär ausweitbar. Auch unterliegt die Komplementärwährung ECO nicht dem Zinseffekt. Das Verhältnis der Gesamtmenge an ECO zum Emissionskontingent bleibt stets hart miteinander verkoppelt. Exemplarische Berechnung des persönlichen monatlichen ECO-Budgets. 2 Tonnen verbleibendes Gesamtemissionsbudget an CO2 pro Person im Jahr entspricht 166 Kilogramm CO2 pro Monat. 1 Kilogramm CO2 entsprechen 10 ECO, somit werden 1660 ECO pro Person als ökologisches Grundeinkommen von der Klimabank monatlich auf das persönliche Klimakonto überwiesen. Es kann nicht mehr emittiert werden als ursprünglich festgelegt, weil das Ausgabevolumen des ECO dem begrenzten Gesamtemissionsbudget entspricht. Viertens, der ECO als separates Emissionspreisschild. Durch den ECO erhält jede Ware einen zweiten Preis. Der Europreis repräsentiert, wie bisher, die Wertschöpfungskette mit ihren Kapitaleinsatzkosten, Rohstoffkosten, Arbeitskosten und einer Handelsspanne. Der ECO-Preis hingegen bildet ausschließlich die ökologischen Kosten ab und dient als Wegweiser für klimafreundlichen Konsum. Alles erhält dadurch einen realistischen und transparenten Klimapreis. Durch den ECO wird der ökologische Fußabdruck unseres CO2-Konsums quantitativ sichtbar, denn er beinhaltet alle Emissionen, die entlang der kompletten Wertschöpfungskette entstehen. Verbraucher können somit direkt die Klimaschädlichkeit verschiedener Produkte miteinander vergleichen und proaktiv eine Kaufentscheidung für die klimafreundlichere Variante treffen. Die tatsächliche Menge an CO2, die ein Produkt oder eine Dienstleistung benötigt, kann nun verursacherbasiert über das persönliche CO2-Konto abgerechnet werden. Das Umweltgut Atmosphäre bekommt dadurch einen materiellen Wert. Durch die neu gewonnene Transparenz hat nun jeder die Freiheit zu entscheiden, wofür er sein rationiertes Kontingent an Emissionen ausgibt und wie er Klimaschutz in sein Leben integriert. Denn klimaschädlicher Konsum wird unattraktiv, weil aufgrund der begrenzten persönlichen Emissionsbudgets Waren und Dienstleistungen mit einem kleinen Ökopreis bevorzugt werden. Der Öko überträgt daher nach dem Verursacherprinzip die Verantwortung für Klimaschutz komplett auf die kleinste Einheit des Marktes und legt sie in die Hände aller Verbraucher mit deren enormer Steuerungswirkung. Die Industrie wird automatisch auf emissionsarme Produktionsprozesse umstellen, da sich die Nachfrage der Konsumenten hin zu klimafreundlichen Produkten verändert. Fünftens, die Ökopreisbildung. Der Treibhausgasanteil wird auf jeden einzelnen Artikel heruntergebrochen. Die Fördermengen der fossilen Energiequellen unterliegen dabei einer marktwirtschaftlichen Limitierung durch das geschlossene System der Kohlenstoffressourcenwährung, in dem nicht mehr gefördert werden darf, als mit der begrenzten Währung bezahlt werden kann. Innerhalb dieses Systems müssen die Kosten für die Förderung der fossilen Energieträger letztendlich durch die Bezahlung der Endkunden gedeckt sein. Der Öko zirkuliert in einem geschlossenen Kreislaufsystem zwischen der Klimabank, den Klimakonten der Verbraucher über alle Herstellungsinstanzen hinweg, bis hin zu der Gewinnung der fossilen Primärenergieträger. Die Ökopreisbildung erfolgt autonom und interpretationsfrei entlang der Wertschöpfungskette und kommt vollständig ohne staatliche Kontrolle aus. Sie startet direkt bei der Gewinnung der fossilen Energieträger. Alles, was dazu benötigt wird, ist das Wissen, wie viel CO2 aus Kohle, Öl und Gas bei deren Verbrennung entsteht. Diese Werte sind wissenschaftlich hinreichend bekannt und werden mit Beginn der Förderung durch den Öko auf jeder Rechnung ausgewiesen. Der Gegenwert von 10 Öko für 1 Kilogramm CO2 wird also mit Beginn der Lieferkette übermittelt. Somit muss kein Glied der Wertschöpfungskette seine Emissionen bilanzieren. Die Beträge teilen sich entlang aller an der Produktion, dem Transport und sonstigen beteiligten Instanzen innerhalb der Value Chain auf. Die einzige Kalkulation, die von jedem Glied in der Wertschöpfungskette durchgeführt werden muss, ist, lediglich die Ökokosten aller Vorstufen interpretationsfrei zu addieren und die Summe durch die produzierte Stückzahl zu teilen, um die anteiligen Ökokosten an die nächste Instanz weiterreichen zu können. Sechstens, manipulationssichere Bepreisung. Ausnahmslos alle Sektoren sind beim Erfassen abgedeckt, da bereits beim Fördern sämtliche CO2-Emissionen mit Öko bezahlt wurden. Die Ressourcenkosten der Wertschöpfung sind durch den Ökopreis durchgängig separat sichtbar. Es können keine weiteren, nicht im Öko-Endpreis enthaltenen CO2-Anteile in einem Produkt versteckt sein, als über die zahlreichen Vorstufen der Value Chain abgerechnet wurden. Selbst der CO2-Anteil, auch der allerkleinsten enthaltenen Schraube, ist integriert und wird somit für den Kunden sichtbar. Durch die sehr hohe Kleinteiligkeit der Kalkulation, die alle Teilstufen der Wertschöpfung enthält, ist die Informationsqualität bezüglich der Klimaschädlichkeit an den Endprodukten sehr hoch. Sie ist wesentlich präziser und auch flexibler als die jedes noch so professionellen CO2-Bilanzierungsdienstleisters bzw. einer noch so guten CO2-Rechner-App. Übrigens spiegelt sich jede kleinste energetische Optimierung im Herstellungsprozess eines Konsumgutes direkt im Öko-Endpreis wider und verbessert dessen Marktchancen. Da Unternehmen vom Ökohandel an der Klimabörse ausgeschlossen sind, besteht kein Anreiz, Waren oder Dienstleistungen mit unrealistisch hohen Ökopreisen auszuzeichnen. Denn ein Öko-Überschuss kann nicht kapitalisiert werden, da zu viel eingenommene Öko nicht an der Klimabörse verkauft werden können. Außerdem bedeuten irreal hohe Ökopreise einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz, weil Verbraucher wegen ihrer begrenzten Ökobudgets eher ökogünstigere Alternativen von Mitbewerbern bevorzugen würden. Eine unrealistisch niedrige Ökopreisgestaltung wäre ebenfalls nicht zielführend. Zwar würden sich solche Waren und Dienstleistungen besser als die der Konkurrenz verkaufen, allerdings führten zu geringe Ökoeinnahmen unweigerlich dazu, dass schon bald die Rechnungen der Vorstufen und Zulieferer nicht mehr bezahlt werden könnten. So wie bei normalem Geld muss auch hier realistisch kalkuliert werden, um kostendeckend zu wirtschaften und eine Eco-Insolvenz zu vermeiden. Somit ist das Ökosystem durch den bewussten Ausschluss der Industrie vom Ecohandel außergewöhnlich manipulationssicher. 7. Bezahlen mit der Klimawährung Eco. Die Bezahlung der Güter und Dienstleistungen mit dem Eco hingegen fließt rückwärts, angefangen von den Konsumenten über die einzelnen Prozessstufen bis hin zu den Ressourcenquellen respektive den Förderunternehmen, die zuvor die geförderten Mengen fossiler Energie entsprechend ihrem CO2-Gehalt an die Klimabank bezahlt haben. So fließen alle Eco, die erstmalig beim Fördern in Rechnung gestellt wurden, letztendlich wieder zu den Unternehmen zurück. Eine Kontrolle seitens des Gesetzgebers ist nur hier am Flaschenhals dieser gesamten Kette, nämlich bei den Förderunternehmen notwendig. Ein sehr schlankes, da administrativ relativ unaufwendiges System. Der Ecopreis könnte während des Bezahlvorgangs, beispielsweise mit der EC-Karte, gleichzeitig mit der Belastung des Girokontos durch eine parallele Abbuchung vom persönlichen Klimakonto erfolgen. Menschen, die keine EC-Karte haben oder es bevorzugen, mit Bargeld zu bezahlen, können dies auch weiterhin tun. Sie bekommen bei Bedarf eine separate Klimabank-Checkkarte ausgestellt, damit bei einem Barkauf in Euro auch das fällige Klimakontingent in Eco abgebucht wird. Der Eco soll aus Gründen der besseren Handhabbarkeit eine bargeldlose, rein elektronische Ressourcenwährung sein, denn wer möchte schon gerne zwei Portemonnaies mit sich führen? 8. Das persönliche Klimakonto. Um den privaten Treibhausgaskonsum zu erfassen und abzurechnen, bedarf es persönlicher Klimakonten. Diese werden durch die Klimabank, analog eines normalen Girokontos, monatlich in Form eines für jeden gleichen abgestimmten Betrages aufgeladen. Ziel ist es, die Emissionen des persönlichen Konsums zu erfassen, mittels der Parallelwährung Eco zentralisiert abzurechnen und somit gerecht und sehr effektiv zu limitieren. Nur natürliche Personen erhalten ein Klimakonto. Die Industrie erhält keine eigenen Budgets, sondern lediglich Eco-Verrechnungskonten. Beim Überziehen des Klimakontos wird, ähnlich wie auch beim herkömmlichen Geldkonto, beispielsweise eine weitere Abbuchung im Supermarkt an der Kasse verweigert. In diesem Fall kann der Kunde versuchen, sich ein zusätzliches Klimakontingent an der Klimabörse zu besorgen oder aber den Kauf auf später verschieben. Auch ein gewisser Dispositionsrahmen ist denkbar, falls das Budget für größere Anschaffungen, wie etwa für den Kauf eines Hauses oder Autos, nicht ausreicht. 9. Tauschen von Eco gegen Geld an der Klimabörse. Eco-Budgets können anteilig gehandelt werden. Der Zu- bzw. Verkauf findet an der Klimabörse statt, einer supranationalen Handelsplattform für persönliche Emissionskontingente. Die jeweiligen Preise in Landeswährung ergeben sich durch Angebot und Nachfrage. Der Handel mit Eco ist nur möglich, wenn nicht verbrauchte Eco zum Verkauf angeboten werden. Somit wird das Gesamtbudget an Emissionen niemals überschritten. Der Handel kommt vor allem einkommensschwächeren Haushalten zugute, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation meist weniger CO2-Konsum tätigen. Bürger, die mehr als das ihnen zustehende Kontingent an Klimagas verbrauchen, zahlen Geringverbrauchern, die ihre Eco anteilig zum Verkauf anbieten, direkt einen finanziellen Ausgleich. Das sichert diesen ein zusätzliches Einkommen und trägt somit zur Entschärfung des Wohlstandsgefälles bei. Um Spekulationen von Privatpersonen mit der Ressourcenwährung zu verhindern, werden hinzugekaufte Eco elektronisch getaggt, um auszuschließen, dass sie nochmals an der Klimabörse gehandelt werden. Einmal hinzugekauft, können sie ausschließlich für den Konsum verwendet werden. Auch das ökologische Grundeinkommen Minderjähriger wird in ähnlicher Weise elektronisch markiert, um zu verhindern, dass Kinderreichtum zu einem Geschäftsmodell werden kann. Diese Eco können nicht an der Klimabörse gehandelt, sondern müssen ebenfalls ausschließlich für den Konsum verwendet werden. Die Industrie ist von diesem Handel ganz bewusst ausgeschlossen, um Manipulationen bei der Eco-Preisgestaltung zum Zwecke der Bereicherung auszuschließen. Denn die Ressourcenwährung Eco soll nicht zum Anlage- bzw. Spekulationsobjekt verkommen, sondern stets den realen ökologischen Wert unseres Konsums widerspiegeln. 10. Import und Export von Waren und fossiler Energie. In einer globalisierten Welt muss ein nachhaltiges Wirtschaftssystem innerhalb einer neuen Ressourcenwährungsunion, RWU, so designt sein, dass es auch die Schnittstellen zum Rest der Welt berücksichtigt, um weiterhin sinnvoll Handelsbeziehungen unterhalten zu können. Im- und Exportgeschäfte werden daher stringent an das System des ECO adaptiert. Die Limitierung des CO2-Konsums innerhalb der RWU bleibt dadurch gewährleistet. Dabei ist es völlig egal, wo auf der Welt die Produkte hergestellt wurden. Das Konzept setzt dabei nicht auf Preisaufschläge für die Konsumenten, sondern die Waren werden, entsprechend ihres Treibhausgasgehaltes, an das System des ECO angepasst. Durch diese grenzübergreifende, limitierende Wirkung der Parallelwährung ECO überschreitet die RWU, selbst durch Im- und Exportgeschäfte, niemals ihr festgelegtes CO2-Budget. Das noch verbleibende Gesamtemissionsbudget wird auch durch Handelsbeziehungen mit Non-RWU-Ländern eingehalten. Durch die Anwendung von Border Adjustments für Importe und Exporte bleibt das Kreislaufsystem des ECO stringent in sich geschlossen. Drittstaaten werden motiviert, der RWU beizutreten, damit die Zertifizierung ihrer Produkte entfällt bzw. ein Zoll in Landeswährung für fossil produzierte Güter oder Energieträger aus der RWU vermieden wird. RWU-Produkte erhalten ein verkaufsförderndes, ehrliches, grünes Image, ähnlich wie seinerzeit das Label Made in Germany für herausragende Qualität. Alle Vorteile auf einen Blick. Das System ist effektiv, sozial gerecht und unmittelbar wirksam. Es garantiert zuverlässig die Einhaltung der verabredeten Emissionsobergrenzen und lässt sich gut in bestehende nationale und internationale marktwirtschaftliche Prozesse, Import und Export, integrieren. Der ECO ist ein manipulationssicheres CO2-E-Bepreisungs- und Abrechnungssystem, da die fixe Summe an ECO in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Der am Endprodukt angegebene Eco-Preis ist automatisch immer richtig, da die Industrie vom klimabörslichen Eco-Handel ausgeschlossen ist. Mehreinnahmen können somit nicht kapitalisiert werden. Unrealistisch niedrige Eco-Preise sind ebenso nicht möglich, da aufgrund unzureichender Deckung Vorstufen nicht mehr bezahlt werden könnten. Eine Manipulation bei der Preisgestaltung ist somit ausgeschlossen. Die Produktion klimaschädlicher Produkte wird durch die begrenzten persönlichen Budgets der Bürger reduziert. Die Industrie wird automatisch auf emissionsarme Produktionsprozesse umstellen, da sich die Nachfrage der Konsumenten hin zu klimafreundlichen Produkten verändert. Denn ökogünstige Produkte, die mit wenig CO2 hergestellt wurden, werden favorisiert. Technologien, die bewirken, dass Produkte klimafreundlicher entstehen, werden sich ganz automatisch durchsetzen. Auf Seiten der Industrie fließen CO2-reduktionsbezogene Umweltinvestitionen automatisch dahin, wo sie das ökonomisch beste Kosten-Nutzen-Verhältnis entfalten, ganz ohne die Notwendigkeit ordnungsrechtlichen Eingreifens bzw. gelenkter Steuerungsimpulse seitens der Politik. Die sich verändernde Nachfrage schafft unweigerlich das notwendige Angebot. Das Wirtschaftswachstum wird so endlich vom ungezügelten Wachstum des ökologischen Ressourcenverbrauchs entkoppelt. Wir müssen dabei nicht zwangsläufig wesentlich weniger konsumieren, sondern vor allem anders produzieren. Der ECO verhindert jede Art von Greenwashing und dies ganz ohne komplizierte und starre Einzelregelungen treffen zu müssen. Er sorgt dafür, dass sich alle Teilnehmer der Gesellschaft ganz natürlich für den ökologisch sinnvollen Weg entscheiden. Er bietet ein Maximum an persönlicher Entscheidungsfreiheit innerhalb klar gesteckter Grenzen für alle. Der staatliche Aufwand ist gering, da lediglich beim Fördern der fossilen Brennstoffe kontrolliert werden muss, sozusagen am Flaschenhals des Systems. Carbon Leakage ist ausgeschlossen, da beim Import fossil produzierter Waren in die RWU diese entsprechend ihres CO2-Anteils mit ECO ausgepreist und von den Endkunden bezahlt werden müssen. Die Gefahr einer Inflation der Primärwährung durch Konsumverteuerung besteht nicht, weil die persönlichen Emissionsbudgets kostenfrei zugeteilt werden. Es gibt keine künstliche Verteuerung durch ordnungsrechtliche Aufpreise jedweder Art. Haushalte werden nicht zusätzlich belastet. Auch besteht keine Inflationsabhängigkeit des Systems, da die Komplementärwährung ECO von Landeswährungen entkoppelt ist. Persönlicher und institutioneller Mehraufwand. Der supranationale Aufwand liegt in der Etablierung einer Klimabank mit Klimakonten und der Klimabörse als Eco-Handelsplattform. Der zusätzliche Aufwand bei den Bürgern besteht im Haushalten zweier Konten bzw. Budgets und gegebenenfalls der Teilnahme am klimabörslichen Handel. Unternehmen sind Durchreicher der anfallenden Eco-Kosten, weswegen eine doppelte Buchführung notwendig ist. Fazit: Warum es persönlicher Emissionsbudgets mittels einer komplementären Ressourcenwährung bedarf? Der EU-ETS ist bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil europäischer Klimaschutzbestrebungen. Es handelt sich um ein volumenbasiertes Instrument, welches gut innerhalb marktwirtschaftlicher Prozesse integriert ist. Um das Klimaziel einzuhalten, müsste das System allerdings dringend auf weitere Sektoren und auch deutlich kleinere Marktteilnehmer ausgeweitet werden, was administrativ enorm aufwendig ist. Auch die Gefahr der Manipulation und der Abwanderung emissionsintensiver Industrien erschwert die Wirksamkeit dieses Systems. Das Modell der CO2-Steuer müsste, über die Bereiche Wärme und Verkehr hinaus, ebenfalls deutlich ausgeweitet werden, um Emissionen in ausreichendem Maße zu reduzieren. Das Prinzip der erhofften Emissionsreduktion mittels Verteuerung funktioniert aber auch deshalb unzureichend, weil den Bürgern nicht in ausreichendem Maße realistische, klimafreundliche Konsumalternativen zur Verfügung stehen. Eine ausreichend wirksame Verteuerung hingegen wäre wahrscheinlich politisch kaum durchsetzbar. Bisher ist lediglich ein stufenweiser CO2-Preisanstieg bis zum Jahr 2026 vorgesehen. Danach sollen die Verschmutzungsrechte, ebenso wie beim EU-Emissionshandel, per Auktion ersteigert werden. Beiden Systemen gleich ist die fehlende Transparenz des Klimapreises bezüglich der Klimaschädlichkeit der Produkte. Darüber hinaus belasten Verteuerungen sowohl durch den EU-ETS als auch die CO2-Steuer einkommensschwache Haushalte finanziell überproportional stark, weswegen sich neben der unzureichenden Wirksamkeit mit zunehmenden Preissteigerungen auch die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung reduziert. Denn hier spielen zwei sehr komplexe Themen ineinander: das Gerechtigkeitsproblem und das Klimaproblem. All dies macht deutlich, dass man das Problem Klimawandel nicht alleine innerhalb bestehender Währungssysteme lösen kann. Ein komplementäres Ressourcenwährungssystem mit persönlichen handelbaren Emissionskontingenten ermöglicht eine gerechte und zugleich wirkungsvolle Limitierung klimaschädlicher Emissionen. Mit der Klimawährung ECO beispielsweise lassen sich Emissionen lückenlos erfassen, transparent abbilden und gerecht abrechnen. CO2-reduktionsbezogene Umweltinvestitionen fließen automatisch dahin, wo sie das ökonomisch beste Kosten-Nutzen-Verhältnis entfalten. Marktwirtschaftliche Gesetze funktionieren im Einklang mit ökologischer Nachhaltigkeit. Klimaschutzziele können punktgenau angesteuert und ein vereinbarter Reduktionspfad garantiert werden. Das System ist vergleichsweise kostengünstig organisier- und administrierbar. Umfangreiche, kaum kontrollierbare gesetzliche Regelungen werden vermieden. Die Industrie profitiert von hoher Planungssicherheit für ihre Investitionen durch sichere Vorhersehbarkeit der Mechanismen. Emissionsgerechtigkeit und ökologische Marktwirtschaft gehen Hand in Hand. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Für Unternehmen bedeutet das System persönlicher, handelbarer Emissionsbudgets die Notwendigkeit, einen weiteren buchhalterischen Posten verwalten zu müssen. Dies ist allerdings konsequent mit dem Verursacherprinzip vereinbar. Firmen, die Produkte in Verkehr bringen möchten, bei deren Entstehung Treibhausgase emittiert wurden, wird auch der administrative Mehraufwand einer doppelten Buchführung für deren ökologischen Preis auferlegt. Seitens der Bürger entsteht ein zusätzlicher Aufwand dadurch, dass sie mit einem weiteren Konto bzw. Budget haushalten müssen. Auch die Möglichkeit des Handelns der persönlichen Emissionsbudgets stellt ein Novum dar. Auf supranationaler Ebene bedarf es etlicher Aufwände durch die Etablierung und das Betreiben der Klimabank, der Verwaltung der Klimakonten sowie der Etablierung und dem Betreiben der Klimabörse. Um sich die Kerninhalte des Modells der Klimawährung ECO in bewegten Bildern anzuschauen, empfehlen wir die zahlreichen Erklärvideos auf unserem YouTube-Kanal, der auf unserer Webseite www.safeclimate.earth verlinkt ist.